dem heißen Blick einer hypnotischen Macht verging ich im Nebel der Nacht. Die Hunde heulten vielleicht auch nur zum Schein, als er plötzlich neben mir stand, da wollte ich schreien. Die Stimme war mir starr, ich war für wahr um meinen Willen gebracht und glitt in den Nebel der Nacht. Ein Singen lächelnd deinen Namen von Zauber gebannt.